über geistliche und ungeistliche Musik. Es ist nicht ein sehr einfaches Thema. Ich habe sehr viel versucht, dafür zu beten und auch, dass der Herr doch Weisheit geben möchte, denn man will nicht auf der einen noch auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Es gibt eben auch da große Unterschiede, auch in der weltlichen Musik. Das möchte ich von vornherein schon auch klargestellt haben und deutlich machen. Psalm 45, Vers 2, ein Wort aus dem Alten Testament. Mein Herz ist von Freude erfüllt. Ein schönes Lied will ich für den König singen. Wie ein Dichter seine Feder, so gebrauche ich meine Zunge für ein kunstvolles Lied. Schön gesagt, nicht wahr? Psalm 45. Epheser Kapitel 5, Vers 18 und 19, ein Wort aus dem Neuen Testament. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Achten Sie mal darauf. In geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Wir haben zu Hause, das habe ich kürzlich irgendwo in einer Buchhandlung gekauft, das ist ein Andachtsbuch, so ja, mehr oder weniger für junge Leute. Wir lesen das abends durch in unserer Familie. Der Text ist nicht ganz so gut, also unbedingt vielleicht so, also der Titel des Buches heißt Neuer Saft für müde Birnen. Aber der Inhalt dieses Buches ist wirklich sehr, sehr gut. Und in diesem Buch lasen wir kürzlich, dass die Seele eines Menschen, je jünger sie ist, desto formbarer ist sie. Das heißt mit anderen Worten, der Zement des Wesens hat sich noch nicht verfestigt, verhärtet. Es ist noch biegsam, es ist noch formbar. Aus Statistiken geht hervor, laut dieses Buches, dass die meisten Menschen, die sich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden haben, das taten, bevor sie 18 Jahre alt waren. Die meisten. Mit zunehmendem Alter verschwindet die Wahrscheinlichkeit, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Gott sei Dank gibt es das immer noch und sehr viel. Und Hoffnung ist ja da. Aber laut Statistik, je jünger, je einfacher, je besser, je schneller. Warum? Weil der Mensch sich mit zunehmendem Alter verfestigt. Auch auf einem falschen Weg. Sie kennen vielleicht auch das Sprichwort, je älter, je kälter. Ja? Je älter, je kälter. Als ich diesen Text so las und mir darüber Gedanken machte, da dachte ich, hatte Herr Jesus Christus wohl deshalb in seinem Gleichnis des vierfachen Ackerfeldes unter anderem gesagt, in Matthäus 13, 4, und indem der Seemann säte, fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und fraßen es auf. Fiel einiges auf den Weg, kamen die Vögel und fraßen es auf. Wo der Same des Wortes Gottes auf, sagen wir mal, durch die Jahre festgefahrenen Wegen fällt, da hat der Teufel es umso leichter, den Samen des Wortes Gottes wegzupicken. Wo ein Mensch über die Jahre festgetretene Wege gegangen ist, festgefahrene Wege in seiner Philosophie, in seiner Lebenseinstellung, in seiner Lebensform, in seinem Lebensdasein festgefahren, da ist es umso schwerer, das Wort Gottes hineinzusehen. Da kommt der Teufel schnell und pickt es weg, das Wort Gottes. Es bringt keine Frucht, es dringt nicht ein. Darum sagt die Bibel in Prediger 12, 1, gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Die Frage, die wir uns alle stellen müssen und die sich vielleicht irgendwann einmal jeder Mensch in dieser Welt stellt, ist die, gibt es eigentlich einen Teufel oder gibt es ihn nicht? Ist Satan eine Realität oder ist er nur ein Hirngespinst, eine Einbildung, um zu erklären, was böse ist? Aber wenn wir uns fragen, ja, woher kommt denn die Sünde? Woher kommt die Qual dieser Welt? Woher kommt das große Tohuwabohu, das Durcheinander in unserer Welt, Kriege und so weiter und so fort? Außerdem, die Bibel bezeugt es deutlich, müssen wir sagen, ja, es gibt einen Teufel. Ebenso wie es einen Gott gibt. Ich habe heute Morgen in der Hoffnung für alle, habe ich gelesen, ich glaube, es war Psalm 52, da steht es so schön geschrieben: Wer meint, es gebe keinen Gott, der lebt an der Wirklichkeit vorbei. Zack. Aussage des Wortes Gottes. Und sehen Sie, liebe Freunde, wenn es nun einen Satan gibt, dann ist er der große Gegenspieler Gottes und wird alles nur Erdenkliche versuchen, gerade die Jugend in seinen Bann zu ziehen. Sie ist ja noch formbar. Der Zement ist noch nicht festgefahren. Und wenn Jugend auf die falsche Bahn kommt, schlimm. Satan wird alles versuchen, junge Menschen, ganz besonders natürlich uns alle, aber besonders junge Menschen, von einer Hinwendung zu einem liebenden und rettenden Gott abzuhalten. Und dabei wird er versuchen, die Seele des Menschen mit Dingen zu füllen, die ihn in seiner Seele berühren und ansprechen, was so richtig in den Magen geht. Weniger ins Herz, aber in den Magen, das heißt in die Gefühlswelt. Ja? Er versucht, Satan versucht, ein scheinbares Glück zu vermitteln und Menschen dadurch gefangen zu nehmen, um sie in seinen Bann zu ziehen. Weg, los weg von einem liebenden, rettenden Gott, der immer das Herz ansprechen will. Und jetzt die Frage: Sind da nicht gerade die Musik, Drogen und das freie Denken über die Sexualität ideale Mittel, ein Gefühl von Freiheit zu vermitteln, das keins ist? Wie kann der Teufel besser einen Menschen für sich gewinnen, als durch diese gefühlsstimulierenden Mittel? In der Zeitschrift Medizin heute schreibt ein Mann, F. Hiss, und der charakterisiert die Wirkung der Rockmusik folgendermaßen: Aufjaulende Saitentöne, elektronisch verstärkte Gitarren, hektisches Staccato von Schlagzeugen lassen die Nerven vibrieren, schalten jegliches Denken aus. Beat- und Rockmusik verwandelt ihre meist jugendliche Zuhörer in eine kreischende Monstrosität. Ohnmachtsanfälle werden als Erfolg gewertet. Sprechen wir zunächst mit der Hilfe des Herrn, sprechen wir zunächst einmal über ungeistliche Musik. Im Epheserbrief Kapitel 5, Vers 3 und 4 heißt es: Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt, auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei. Die Schlachterbibel sagt, zweideutige Redensarten, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Die Albrechtbibel sagt, Unzucht und alle Art Unreinigkeit oder Habsucht soll nicht einmal in euren Gesprächen berührt werden. Und jetzt fragen wir uns, wenn man so an gewisse weltliche Rockstars, Popstars, Rockmusiker, Gruppen denkt und die vielleicht vor Augen hat, deren Lieder gerne hört, sind nicht viele dieser Lieder genau das Gegenteil von dem, was hier geschrieben steht, Epheser 5, sind nicht ihre Lieder gerade damit gefüllt, mit vielfach perversen Ausdrücken? Unzucht, Unreinheit, Habsucht, unanständig albernes Geschwätz, Witzelei, zweideutige Redensarten. Sind nicht ihre Lieder, ihre Texte, ihr Benehmen auf der Bühne gefüllt mit Unzucht, mit Sex, mit Spott, mit Lügen? Und geht es diesen großen Stars nicht vorwiegend darum, oder Habsucht, Anerkennung zu finden, bejubelt zu werden, einen Haufen Geld zu verdienen. Mit ahnungslosen Jugendlichen, meist 15-, 16-jährigen Menschen. Entstehen nicht viele Lieder dieser Menschen gerade im Rausch und führen in den Rausch? Wir sagten, wenn es einen Satan gibt. Es gibt ihn. Aleister Crowley, weiß nicht, ob der ein Begriff ist, der Mann, vielleicht einigen. Aleister Crowley lebte 1875 bis 1947, also über die Jahrhundertwende. Und dieser Mann, Aleister Crowley, gilt als der größte Satanist des 20. Jahrhunderts, heute noch. Und er stellte in den 20er Jahren schon ein Programm auf, wie man die Jugend, also er stand wirklich unter der Inspiration Satans, dieser Mann, wie man die Jugend verführen und für dämonische Dinge empfänglich machen kann. Er hatte ein Drei-Stufen-Programm und er sagte und lehrte das und brachte das seinen Schülern bei, die das dann wieder vermittelten und wieder vermittelten und einen in unserer Geschichte, gerade in diesem 20. Jahrhundert, in unserem Jahrhundert, das also ein unheimlich fruchtbar war. Erstens, durch eine auf starkem Rhythmus und Wiederholung basierende Musik soll geschaffen werden, hat Aleister Crowley gesagt, der größte Satanist unseres Jahrhunderts. Zweitens, durch Drogen sollen Drogen geschaffen werden. Das Programm, sein Programm läuft heute auf vollen Touren. Ja? Und drittens, durch die Proklamation von freiem Sex. Diese drei Programme sind seine Programme gewesen unter dem Einfluss Satans, als größter Okkultist unseres Jahrhunderts, die Jugend zu verführen. An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Ich meine, gehen Sie doch mal, wenn man irgendwo mal, man kann sich dessen ja oft gar nicht wehren, wenn man irgendwo auch mal eine CD kaufen möchte oder irgendwas und in den großen Läden, ich weiß nicht, wo das ist, im Glatzzentrum oder so, wie viele Plakate und CDs und so weiter haben fürchterliche Fratzen drauf, ja? Fratzen und anzügliche, unreine Gestalten. Da gibt es zum Beispiel diese Gruppe Kiss, ja, die sind also wirklich bemalt wie Dämonen. Ja, so fast noch so mit Hörner so angemalt und so weiter. Ja. Wie der Teufel selbst. Der Okkultismus in der Rockmusik ist unwahrscheinlich verbreitet. Ich habe hier also viel gesammelt aus verschiedenen Schriften auch, unter anderem auch einiges von Roger Libby. Und das ein oder andere werde ich dann auch da erwähnen. Auf jeden Fall, das eine möchte ich sagen, das Programm von Aleister Crowley in unserer Zeit gerade, in dem zu Ende gehenden Zeitalter, ich glaube vor der Wiederkunft Jesu Christi, läuft auf vollen Touren. Ich möchte mal sagen, in Anführungsstriche, negativ gesehen, hat sein Programm vollen Erfolg. Vollen Erfolg, hat sich durchgesetzt auf jedem Gebiet. 1955, also wenige Jahre, nachdem Aleister Crowley dann gestorben ist, und er hat ja seine Schüler gehabt, fing sein Programm an Fuß zu fassen, indem das der Rock'n'Roll aufkam, dem man nachsagt, dass sein Rhythmus auf afrikanische, vom Götzenkult geprägte Musik zurückgeht. Der Schüler von Aleister Crowley hieß Kenneth Anger oder Anger, und der wurde der geistige Lehrer der Rolling Stones. Und damit hatte Aleister Crowley einen direkten Zugriff auf die Rolling Stones. Über seinen Schüler Anger vermittelte er seine Lehre. Und so verwundert es uns natürlich nicht, dass die Rolling Stones, die ja dann eigentlich mit den Beatles zusammen diese Musik, diese neue Musik aufbrachten, und dass die unter anderem ein Lied herausbrachten mit dem Titel Sympathie für den Teufel. In dem Text Sympathie für den Teufel wird der Teufel direkt angebetet. Und Millionen von Menschen haben die Platten gekauft. Andere Gruppen zogen nach. 1962 sagte zum Beispiel John Lennon, das ist ja sehr bekannt, seine Aussage, also der Chef damals, der Leader von den Beatles: Ich weiß, dass die Beatles Erfolg haben werden wie noch keine andere Gruppe zuvor. Ich weiß es genau, denn für diesen Erfolg habe ich meine Seele dem Teufel verkauft. John Lennon. Die Beatles hatten sich vorgenommen, sie wollten dann den Okkultismus auch nach Europa bringen, die transzendale Meditation, und sie haben es auch geschafft, diesen einen Guru, ich weiß den Namen nicht mehr, so ein ganz großer, berühmter Guru, den haben die Beatles nach Europa geholt. In seinem Song My Sweet Lord verehrt George Harrison, einer der Beatles, den Hindu-Gott Krishna. Das ist ein weltbekannter Hit geworden, My Sweet Lord. Die Gruppe Black Sabbath verschwor sich 1969 in einer okkulten Taufe dem Teufel. Ihre Plattenhüllen deuten auf Satans Messen und Hexerei. Jimmy Page von Led Zeppelin sagte: Ein Rockkonzert ist in Wirklichkeit nichts anderes als ein magisches Ritual. Und Jim Steinman von Meatloaf sagt: Wenn ich auf der Bühne komme, werde ich besessen, sobald ich auf der Bühne stehe. Und die Gruppe AC/DC gelang ein Superhit mit dem Titel Auf der Autobahn zur Hölle. Tausende von Fans, es war ein Superhit, Tausende von Fans haben das Lied mitgesungen: Ich bin auf der Autobahn zur Hölle, haltet mich nicht auf, haltet mich nicht auf. Auf der LP Reflection Black Sabbath heißt es: Und du armer Tor, der du diese LP in den Händen hältst, wisse nun, dass du mit ihr deine Seele verkauft hast, denn sie wird schnell in diesem höllischen Rhythmus, in der teuflischen Kraft dieser Musik gefangen sein. Und dieser musikalische Tarantelbiss wird dich tanzen lassen ohne Ende und ohne Pause. Und sehen Sie sich heute die Technomusik an. Die beginnt ja erst abends um 11 und die geht morgens bis um 6. Ja? Und die jungen Leute, die tanzen durch, die machen gar keine Pause. Das sind nur einige wenige Beispiele. Ich habe jetzt diese Tage noch, ich bekomme die Focus, die Zeitschrift Focus. Und da wurde, ich weiß nicht mehr, wie die Gruppe heißt, die wurde darin, es ist eine ganz neue, junge Gruppe, die eine unheimliche Zuhörerschar hat, gerade auch in der Welt, in Amerika, aber auch in Europa und viele Jugendliche. Und der wurde dann unter anderem auch gefragt, ja, ob er denn, er machte kein Hehl daraus, dass er Drogen nimmt, was er denn für Drogen nehmen würde. Er sagt: Alles. Ist mir egal, spielt keine Rolle, einfach alles. Ja? Drogen in der Rockmusik, eben, da sind wir beim Punkt. Einmal die Musik selber. Ich habe danach gelesen, die hohe Lautstärke, zum Beispiel in Diskotheken geht die bis 120 Dezibel. Das ist zu vergleichen mit einem Düsenflugzeugmotor in unmittelbarer Nähe. 120 Dezibel. Diese Walkmans, diese Kopfhörer, erreichen immerhin auch noch eine Lautstärke von 110 Dezibel. Nur man empfindet das nicht so, weil die Kopfhörer direkt am Ohr sitzen. Aber es ist ein unheimlicher Stress für das Ohr. Und da heißt es, dass diese hohe Frequenz, diese hohe Lautstärke erzeugt einen Hörstress, der es dazu kommen lässt, dass die Nebennieren ein Stresshormon in erhöhtem Maße abgeben, das nicht mehr in nützlicher Frist vom Körper abgebaut werden kann. Also eine körpereigene Droge wird freigesetzt, ja, Adrenalin zum Beispiel, das dann aber, das hat man immer, wenn man sich erschreckt oder so, aber der Körper baut das dann wieder ab. Aber bei diesen Dingen wird so viel freigesetzt, dass der Körper das in nützlicher Frist nicht mehr abbauen kann. Man kann dadurch regelrecht in einen Rauschzustand versetzt werden, der dann high macht, so dass die Menschen die Selbstkontrolle über sich verlieren und ausflippen. Und die zusätzliche Wiederholung der Rhythmen auf einer hohen Stimulierung, so ein Hals-Nasen-Ohren-Facharzt, kann zur Entthronung der Persönlichkeit führen, so dass man nicht mehr sich selbst ist und mit der Zeit immer passiver wird. Und das ist wirklich so, dass junge Menschen vielfach, die sehr viel Rockmusik hören, harte Rockmusik hören und die ziemlich laut hören, dass die im Alltagsleben ganz passiv sind, zu Hause ganz passiv. Die sind nur, wenn sie rocken, wenn sie den Kopfhörer aufhaben, dann ist Action da. Und sonst kaum noch Bewegung. Und dieser Arzt erklärt, so erklären sich auch die ekstatischen Zustände, das Weinen, das Heulen, das Kreischen, manchmal junger Mädchen und junger Männer bei diesen Rockkonzerten. Jemand sagte einmal, dass man die Rockmusik als den einflussreichsten Dealer unserer Zeit bezeichnen könnte. Eric Clapton sagte, ein Rockmusiker ohne Drogen ist ein halber Mann. Und der Psychologe Jean-Martin Büttner schrieb, dass die ganze Musikszene von harten Drogen völlig zerfressen ist. Und das jetzt mal im Gegensatz zu Epheser Kapitel 5, Vers 18, berauschet euch nicht, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern werdet voll Geistes. Ich habe in einer anderen Zeitschrift gelesen, dass 57% der Jugendlichen zwischen 16 und 24 Jahren, die auf Techno-Veranstaltungen gehen, Drogenkonsum haben. 56%, über die Hälfte. Ich lese Ihnen das vor. Die Sehnsucht nach dem Glück und nach intensiven Gefühlen lässt über 500.000 junger deutscher Menschen zur Kultdroge Ecstasy greifen. Doch nach dem Hochgefühl folgt der Kater körperlich und psychisch. Und der Genuss von Rockmusik, das Hören von Rockmusik, kann bei intensiven Hören dazu führen, dass man nicht mehr ohne diese leben kann. Ja? Wer viel Rockmusik hört, harte Rockmusik hört und die gerne hört und laut hört und immer wieder, da kann es zu führen, dass der regelrecht süchtig wird. Nach einem Vortrag über Rockmusik bestätigte ein Student, das lese ich Ihnen vor, der früher LSD nahm, dass ihm das Hören von Rockmusik im Rauschzustand die Drogenwirkung verstärkte. Hingegen habe ihm das Hören von klassischer Musik die Drogenwirkung gedämpft. Dies ist verständlich, schreibt der Autor, weil die klassische Musik durch ihre strukturelle Vielfalt und Abwechslung den Geist aktiviert. Die Rockmusik hingegen führt den Geist durch ihre Monotonie zum Abschalten. Es heißt dann dazu an anderer Stelle über Klassik, da gibt es in klassischer Musik gibt es einen ständigen Wechsel zwischen Spannung, also Höhepunkten und entspannenden Teilen. Und der Geist kommt immer wieder zum Ausruhen, obwohl dieser auch laut sein kann. Ja? Hingegen bei Rock spielt sich fast alles auf einem Höhepunkt ab. Also wir sehen das Programm von Aleister Crowley fasst Musik, also Rhythmus, Drogen und freie Sexualität. Sexualität durch die Rockmusik. Roger Liebig schreibt, dass der Name, Roger Liebig ist ja Philologe, dass der Name Rock'n'Roll in der Ghetto-Sprache der Schwarzen ein Synonym ist für Hurerei. Weil diese Musik fast immer sexuell stimuliert. Und das ist auch so. Ich meine, wenn man die Straßenparade in Zürich oder in Berlin anschaut, ja, oder was wenn man hört, was in Diskotheken oder liest, was in Diskotheken vor sich geht. Die Sängerin Grace Slyke sagte, es ist ganz gleichgültig, was die Texte sagen. All unsere Lieder bedeuten dasselbe. Seid frei in der Liebe, frei im Sex. Der Rocksänger John Dates sagt, Rock ist zu 99% Sex. Fragen wir uns hier auch mal ganz nüchtern, fragen wir uns, wie leben diese großen Rockstars? Was für ein Vorbild geben die ab? Wo führen die hin? Von wem führen sie weg? Was stellen sie dar? Nur ihre eigene Persönlichkeit, ja? Sie wollen, ich sage es mal ganz dumm, sie wollen angebetet werden. Darum sagt man ja auch Idol. Idol ist ja eigentlich, kommt ja auch vom Lateinischen. Idol, idolo, sagt man zum Beispiel in spanischer Sprache. Idolo, das heißt Götze. Er ist mein Idol. Idolo, Götze. Sein Fan bin ich. Was stellen die großen Rockstars dar? Was sieht man auf ihren Plattenhüllen? Was stellen Sie da in Ihren Musikvideos? Welches Vorbild geben Sie ab? Mir fällt jetzt ein, vielleicht, sagen wir, Madonna zum Beispiel, ja? Madonna oder Michael Jackson, ja? Was für ein Vorbild geben Sie ab? Wie gestikulieren Sie? Was tun Sie? Wie leben Sie? Was wollen Sie erreichen? Welches Ziel verfolgen Sie? Alle Tabus werden in dieser Musik oftmals über den Haufen geworfen. So lese ich in Das Beste aus Reader's Digest, gerade jetzt über diese Techno-Veranstaltung in Berlin und Zürich. Und da wird übrigens erklärt, wie der Techno aufgekommen ist. Das ist noch interessant, ja. Die Techno-Musik ist wirklich in einer Fabrik entstanden. In einer Schraubenfabrik, ja. Da war das plötzlich da, ja. Und dann ist das zuerst nach Berlin gekommen und hat dann dadurch Fuß gefasst in Europa und kam dann nach Zürich. Also es war eigentlich hier Amerika, Berlin, Zürich. Das sind die drei Hauptpunkte, ja. Wie das Techno groß geworden ist. Und da schreibt man unter anderem in Das Beste, zwischen dem DJ, also der Disc-Jockey, und den Tänzern muss sich eine fast erotische Beziehung aufbauen, schreiben sie. Sonst ist der Abend nicht gut gelaufen. Das Motto lautet, wir sind anders, anders als unsere Eltern, anders als die Älteren. Also anarchistisch. Das gilt auch für die Rockmusik überhaupt, ja? Anarchistisch. Da kommen ja Texte vor, auch in deutscher Sprache zusammen. Also die schlimmsten Worte, war vor 10 Jahren, undenkbar, ich glaube vor 5 Jahren, solche Worte in den Mund zu nehmen, ja? Ganz schlimm. Heute in, wird beklatscht und bejubelt. Darum singt auch Nina Hagen, ich habe keine Lust, meine Pflichten zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich habe keine Pflichten. Ungeistliche Musik. Kommen wir zur geistlichen Musik. Epheser Kapitel 5, Vers 18 bis 19. Betrinkt euch nicht, andere Übersetzung, berauscht euch nicht oder betrinkt euch nicht mit Wein. Das führt nur zu einem liederlichen Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes heiligem Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist schenkt. Singt und jubelt aus vollem Herzen. Also, geistliche Lieder sind vom Geist Gottes geschenkt. Geistliche Lieder müssen geistlich vorgetragen werden, voll Geistes. Das heißt, im Gegensatz zu dem, was wir vorher behandelt haben, ungeistliche Musik, steht nun das geschrieben hier in Epheser Kapitel 5, Vers 18. Also im Gegensatz zum Berauschen, zum Betrinken, zum Drogengebrauch, will der Heilige Geist uns erfüllen zum Lob des Herrn. Und hierbei geht es sicherlich nicht darum, dass wir jetzt nur die ältesten Lieder vortragen, ja? Das möchte ich mit dieser Botschaft auch nicht gesagt haben, dass die Lieder heute keinen Takt mehr haben dürften. Ich meine, ich bin froh, dass mein Herz einen Takt hat, ja? Und einen guten Rhythmus, ne? Wenn es das nicht mehr hat, dann wird es kritisch. Das hat Gott auch gegeben. Es soll nicht heißen, dass Lieder nicht auch schwungvoll sein können. Aber Folgendes ist zu beachten. 4 Dinge stehen hier im Epheserbrief 5, 18, 19. 4 Dinge. Vom Heiligen Geist erfüllt. Lieder, die den Herrn loben, Lieder, die der Geist eingibt, Lieder, die man von Herzen mitsingen kann. Also ich hatte jetzt eine CD gehört von einer jungen Gruppe, von einer jungen christlichen Gruppe und die haben da die Lieder gesungen, aber die kann man gar nicht mitsingen. Ja? Da muss man erstmal Englisch lernen, also noch viel besser. Und dann geht das so schnell und mit allem drum und dran, also unmöglich mitzusingen. Betrinkt euch nicht, das führt nur zu einem liederlichen Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen, also miteinander. Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist schenkt, sagt der Apostel. Singt und jubelt aus vollem Herzen. Wir müssen nämlich Folgendes beachten, und das ist mir einfach ganz neu aufgegangen. Und das ist das, was mein Herz so durchdringt. Und was mich eigentlich auch zu einem persönlichen Entschluss geführt hat. Und vielleicht fällt es damit auch viel leichter zu unterscheiden zwischen geistlicher und ungeistlicher Musik. Und vielleicht fällt es Ihnen dann auch leichter, eine Entscheidung zu treffen. Geistliche Lieder sind immer eine göttliche Botschaft, eine Predigt. Lieder sind eine Predigt, ein Reden Gottes. Sie bekunden des Herrn Gegenwart und besingen seine Nähe. Ich lese nochmal Epheser 5, 19 nach der Elberfelder Bibel. Indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Lieder reden. Und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Also geistliche Lieder, die man singt oder gesungen werden, sind ein Reden, beinhalten eine Botschaft. Und das erste Ziel ist das Lob Gottes und dass der christliche Mensch im Geistlichen auferbaut wird, weitergeführt wird. Also geistliche Lieder haben eigentlich nie den Sinn, dass man sich jetzt daran berauscht, an der Melodie und so weiter. Und das ist so fetzig, ja? Wir lesen über den großen levitischen Chor unter David und Asaf in 1. Chroniker 25, 1, ich lese jetzt erstmal die Elberfelder. Und David und die Obersten des Heeres sonderten die Söhne Asafs und Hemans und Jeduthuns zum Dienst aus, die auf Zittern und auf Harfen und auf Zimbeln geisterfüllt spielten. Das geht einem doch durch. Geisterfüllt spielten. Und da heißt es in der alten Elberfelder Bibel und in der Schlachter Bibel, und so ist es auch genauer übersetzt, und David samt den Heerführern sonderten von den Söhnen Asafs und so weiter solche zum Dienste aus, welche weissagten. So heißt es wörtlich. Zum Harfen, Psalter und Zimbelspiel. Also sie sangen und in ihrem Singen weissagten sie. Die Lutherbibel sagt, es waren prophetische Männer. Was ist Prophetie? Prophetie ist nicht, dass man immer die Zukunft voraussagen kann. Prophetie ist in erster Linie Weissagung, die immer die Situation der Gemeinde oder des Menschen zur jeweiligen Zeit trifft. Die anspricht. Das ist Prophetie. Das ist Predigt. Also diese Männer, dieser levitische Chor unter David, die weissagten, Geist erfüllt. Und da fragen wir uns, ja, was ist denn Weissagen eigentlich nach dem Neuen Testament? 1. Korinther 14, 3, wer aber weissagt, redet zu den Menschen zur Erbauung, das heißt, dass sie im Glauben wachsen, zur Ermahnung und zum Trost. Weissagung bedeutet also, dass der Mensch, dass der christliche Mensch erbaut werden soll, ja? Dass er wachsen soll im Glauben, dass er aber auch ermahnt wird und dass er auch getröstet wird, in jeweiliger Situation. Ja? Christus ist für uns gestorben. Darum bestehen die Psalmen, die ja hauptsächlich Lieder sind, aus wunderbaren Botschaften. Die Psalmen, das sind ja wunderbare prophetische Botschaften zum Teil. Ja? Beispiele, Psalm 45. Mein Herz dichtet ein feines Lied. Was ich sage, ist für den König bestimmt. Meine Zunge ist der Griffel eines fertigen Schreibers. Also David sagt, mein Herz dichtet ein feines Lied. Was ich sage, hören wir es wieder? Ich singe und sage damit etwas. Für den König. Meine Zunge ist der Griffel eines fertigen Schreibers. Aus Psalm 145, ein Loblied Davids. Was ist das für ein Text? Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn, groß an Gnade. Der Herr ist gut gegen alle. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Dein Reich ist ein ewiges Reich, ja? Aller künftigen Zeiten. Deine Herrschaft dauert durch alle Geschlechter hindurch. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und er hilft ihnen. Botschaften, Botschaften, Botschaften. Verkündigung. Psalm 40, 4. Er gab mir ein neues Lied in meinen Mund, einen Lobgesang für unseren Gott. Das werden viele Leute hören. Sie werden den Herrn wieder achten und ihm vertrauen. Sehen wir das Ziel geistlicher Lieder? Dass Menschen wieder auf Gott achten, dass sie ihm wieder vertrauen. Das werden viele Leute hören, sie werden den Herrn wieder achten und ihm vertrauen. Das ist das Ziel geistlicher Lieder. Sie sind eine Botschaft. Psalm 22, Vers 4. Der Psalm 22 ist der Kreuzigungspsalm. Und man nimmt an, manche Ausleger nehmen an, dass der Herr Jesus Christus diesen Psalm ganz am Kreuz gebetet hat. Du bist doch der heilige Gott. Dein Volk Israel lobt dich mit seinen Liedern. Am Kreuz von Golgatha. Wir sehen also durch diese Beispiele, dass geistliche Lieder Botschaften sind, die einen heiligen Gott ehren und loben, die seine Gegenwart und Nähe verkündigen und die Zuhörer aufbauen, ermahnen und trösten sollen. Das ist der Unterschied zwischen, ich sag mal, ungeistlicher und geistlicher Musik, zwischen weltlicher Musik und christlicher Musik. Auf der einen oder auf der anderen Seite zu stehen. Und darum jetzt kommen wir natürlich zu dem heißen Eisen, die Konsequenz. Wir sollen also als Kinder Gottes darauf bedacht sein, dass unsere Lieder geistlich sind, dass sie mit Geist erfüllt sind, voll Geistes vorgetragen werden. Die Parallelstelle zu Epheser 5, 19, werdet voll Geistes, singt dem Herrn geistliche Lieder, ist Kolosser Kapitel 3, Vers 16. Ich lese das nach zwei Übersetzungen. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Lasst das Wort Christi seinen ganzen Reichtum bei euch entfalten. Achtet darauf, dass es bei euch richtig verkündigt und verstanden wird. Ermutigt und ermahnt euch gegenseitig und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen und Lobgesängen und Liedern, die euch der Heilige Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Und da sind wir beim Punkt. Geistliche Rockmusik, darf es das geben in der Gemeinde? Wir wollen nicht richten über andere. Wir wollen das als Botschaft, als Vortrag weitergeben. Jeder soll und muss es selber entscheiden. Geistliche Rockmusik. Wenn es sich nun um Lieder in der Gemeinde handeln soll, die der Heilige Geist schenkt, die geisterfüllt vorgetragen werden sollen und darum geistlich sind, die erbauen und ermahnen sollen, die Gott loben sollen, die Botschaften Gottes sein sollen, zur Erbauung, können wir dann der sogenannten christlichen Rockmusik in den Gemeinden Raum geben? Ist diese eine gangbare Alternative? Rockmusik ist nämlich, das habe ich mir abgeschrieben, Rockmusik ist unabhängig vom Text, seines Stils wegen nicht wertneutral. Diese Musik beinhaltet in ihrem Charakter eine ekstatische und erotisch stimulierende Wirkung. Sie kann sogar bei vielem und intensiven Hören zur Passivität des Geistes führen und damit zu dämonischen Belastungen. Also Rockmusik ist unabhängig vom Text, selbst wenn der christlich ist. Aber ich habe festgestellt, zumindest was ich prüfen konnte, so viel habe ich nicht geprüft, aber was ich prüfen konnte, ich habe festgestellt, wo christliche Rockmusik gesungen wurde, da ist der Text sehr, sehr, sehr oberflächlich. Und meines Erachtens nicht unbedingt christozentrisch, sodass man dadurch hinein gefangen genommen würde durch einen heiligen, liebenden Gott. Oder ist es bei Ihnen anders? Weiß ich. Wir fragen uns, ist solch eine Musik geistlich? Geistliche Rockmusik, ist sie geistlich? Ist sie geisterfüllt? Ist sie vom Geist geschenkt? Wird dadurch die Botschaft Gottes verkündigt? Gehört eine solche Musik in die Gemeinde? Oder besteht hier nicht eine ernstzunehmende Gefahr, dass genau das Gegenteil passiert, dass sich hier nämlich die Gemeinde der Welt anpasst? Und die Welt gewinnt Einfluss in der Gemeinde und nicht umgekehrt, ja? Nicht umgekehrt. Im Zürcher Oberländer las ich einen Bericht über eine christliche Techno-Beat-Gruppe in einer christlichen Gemeinde. Und natürlich eine weltliche Zeitung, Zürcher Oberländer, die haben das positiv geschrieben, ja, positiv. Aber ein Satz unter anderem, der ließ mich doch dann sehr aufhorchen, weil sie schrieben, da hieß es also unter anderem, noch nie war ein religiöser Chor den aktuellen Popmusiktrends so nah auf den Fersen. Ja, und da habe ich mir natürlich als Christ gesagt, naja, und genau so soll es ja gerade nicht sein, ja. Genau das soll es ja eben nicht sein. Das ist ja das Dilemma. In einem dieser Texte hieß es dann unter anderem, und das finde ich jetzt persönlich ein bisschen oberflächlich, in einem dieser Lied-Songs, den diese jungen Leute dort vorgesungen haben, diese christliche Gruppe, Christusliebe kommt wie eine rasende Achterbahn. Ein Rockmusiker, der sich einst zu Jesus bekehrte, muss ein sehr bekannter gewesen sein, wurde da einmal gefragt. Er hat sich total und radikal von der Rockmusik getrennt und er wurde dann gefragt, du hör mal, aber kann es denn nicht auch geistliche Rockmusik geben? Rockmusik, na gut, aber sag du doch jetzt mal, du bist doch Rockmusiker gewesen. Kann es denn nicht auch geistliche Rockmusik geben? Und dann hat er mit einer Gegenfrage geantwortet und hat gesagt, ja, Wolf, da will ich dir auch mal eine Frage stellen. Kann es geistliche Hurerei geben? Hat er geantwortet. Bob Larson, ein ehemaliger Rocker, der sich auch zu Jesus bekehrte, sagte, Rockmusik hat einen Geist, der aus dunklen und trüben Quellen stammt. Sie lässt sich nicht für die Evangeliumsverkündigen reinigen und verwenden. Und das merkt man auch. Christliche Rockmusik, also vom Gefühl her, wenn einer vielleicht ein bisschen veranlagt ist, ja, da hört man die Melodie, die hört man gerne. Das geht manchmal noch rein, so, ja. Verstehen Sie, wie ich meine? Ja? Aber es wird keine Botschaft von mir. Es ist nicht geistlich. Es ist weltlich. Botschafter an Christi Stadt. Es wird noch heißer. Wenn nun geistliche Lieder ein geisterfülltes Weissagen sind, dann kann man das nicht mit der Welt vermischen, meines Erachtens. Aber, und das ist eben das vielleicht heißeste Eisen, geistliche Lieder werden als Botschaft Gottes vorgetragen. Wir haben an verschiedenen Stellen jetzt gelesen in der Bibel, was die Bibel über geistliche Lieder sagt, wie man sie vortragen soll, wie sie gegeben werden sollen, was sie beinhalten, dass sie eine Botschaft haben, dass sie ein Weissagen sind. Und weil das so ist, ist eigentlich jeder im Chor, in einem christlichen Chor, ja, nicht nur jetzt hier in der Zionshalle, eigentlich gilt das alle Gemeinden an, das gilt das ganze Reich Gottes an. Über dieses Mikrofon erreichen wir ja auch andere Gemeinden vielleicht oder Zuhörer durch die Kassetten. Jeder im Chor ist somit ein Botschafter an Christi Stadt. Alle im Chor, Davids und Afats, waren voll Geistes. Paulus sagt im Epheser- und Kolosserbrief, werdet voll Geistes, singt geistliche Lieder, redet geistliche Lieder als Botschaft zum Lob Gottes und zur Auferbauung der Gemeinde. Darum darf meines Erachtens noch lange nicht jeder in einem christlichen Chor mitsingen. Und das wird vielfach übersehen. Nur solche, die im Alltag auch ein geistliches Leben führen und dem Herrn Jesus folgen. Geisterfüllte Menschen. Menschen, die dem Herrn Jesus Christus folgen. Wer nicht die Bereitschaft mitbringt, im Alltag geistlich zu sein und zu leben, bei allen Schwächen, die da sind, die bei mir sind und die bei uns sind, bei allen Schwächen, aber wer nicht die Bereitschaft mitbringt, ein Jünger und ein Nachfolger Jesu zu sein und ihm wirklich folgen zu wollen und sein Leben ihm unterzuordnen, bei allen Schwächen, aber ihm folgen zu wollen und sein Leben ihm unterzustellen und Jesus als Ziel zu haben, der sollte nicht in einen christlichen Chor aufgenommen werden. Botschafter an Christi Stadt. Oder er sollte die Konsequenz von alleine ziehen und sagen, ich verlasse den Chor. Oder was am allerbesten wäre, und das ist mein Gebet gewesen für diesen Vortrag, das ist mein Gebet gewesen, und das ist auch mein Ziel, und das wäre am schönsten, wenn es so weit käme, dass ich vielleicht, sollte das auch uns betreffen, oder wenn jetzt Leute die Kassette hören und ihre Chöre irgendwo in der Schweiz oder in Deutschland, wo Menschen im Chor mitsingen, dass sie sich sagen, nein, ich möchte im Chor bleiben. Ich möchte weiter mitsingen, aber ich will mein Leben jetzt und heute dem Herrn Jesus Christus im Gehorsam unterordnen. Sonst sind wir ein Spott und Gott lässt sich nicht spotten. Geist erfüllt, werdet voll Geistes. Geisterfüllte Männer sangen geisterfüllte Lieder, die der Geist schenkte als Botschafter. Sie weissagten, sie redeten prophetisch. Oder ist doch, ich weiß es nicht, ob es uns betrifft, das kann ich nicht sagen. Wen auch immer. Wie gesagt, über diese Kanzel möchten wir auch andere erreichen. Dass doch Menschen sagen würden, oh Herr, in dieser Gesinnung kann ich nicht mitsingen. Und darum will ich jetzt Buße tun und ich möchte mein Leben dir jetzt auf den Altar legen. Römer 12, das Ganzopfer. Bei all meiner Schwachheit, Herr, mit deiner Hilfe, ich will dir folgen. Du sollst mein großes Ziel sein. Und dann bleib im Chor und sing mit. Wenn du das nicht willst, geh raus. Und zum Schluss, wenn wir auf diese Jugendbewegungen heute sehen, zum Beispiel auf diese Street Parade in Zürich oder Love Parade hieß das da in Berlin, dann tun wir das nicht abwertend oder richtend, sondern mit einem wehen Herzen. handelt es sich doch um eine Jugend, die auf der Suche ist nach Glück. Roger Libby schrieb, es ist der verzweifelte, hoffnungslose Schmerzensschrei einer Jugend in einem sterbenden Zeitalter. Das, was wir heute sehen und verfolgen konnten, das ist genau das, was die Bibel sagt über das Ende der Tage. Lesen Sie die apostolischen Briefe des Neuen Testamentes. Es ist eine Jugend, die auf der Suche ist nach dem Leben und im Banne des Weltgeistes steckt, wo Satan der Fürst dieser Welt ist. Und nur in diesem Weltgeist kann zum Beispiel eine Janis Joplin sagen, lebe intensiv, liebe heftig, stirb jung. Das war ihr Lebensmotto und sie ist auch ganz jung gestorben. Aber das ist nicht das, was Jesus will, lieber Freund. Er gibt Leben im Überfluss und Sinn und Ziel. In Psalm 16, Vers 11 sagt der Psalmist, du zeigst mir deinen Weg, der zum Leben führt. Du beschenkst mich mit Freude, denn du bist bei mir. Ich kann mein Glück nicht fassen, nie hört es auf. Das ist ein Leben mit Jesus. Vielleicht sitzen heute solche unter uns, die gefangen sind in dieser Musikszene und die kein Ohr mehr haben für Jesus. Das kann man nämlich verfolgen. Der Herr will so gerne zu dir reden. Und er will dein Leben formen. Und er will dein Leben führen, dass du vielleicht in späteren Jahren sagen kannst, oh Herr, du hast alles so wunderbar gemacht. Aber du hörst nicht auf ihn. Du hast keine Zeit, weil da immer die Kopfhörer sitzen oder die Stereoanlagen. Du hast keine Zeit für sein Wort. Ich lese Ihnen etwas vor, ich komme jetzt zum Schluss. Ein junger Mann berichtet aus seinem Leben. Sein Brief. Eine fette Stereoanlage pumpte täglich nach Bedarf 2 bis 3 Stunden Musik in meine Ohren. Nie wäre ich auf den Gedanken gekommen, beim Hören dieser Musik in der Bibel zu lesen oder zu beten. Ausschweifende Gedanken, Egozentrik, Gewissensverdrängung, Ungehorsam gegenüber den Eltern und so weiter, gingen Hand in Hand mit der ständigen Berieselung. Schließlich wurde mir klar, dass ich zwischen Rockmusik und geistlichem Wachstum zu entscheiden hatte. Auf der einen Seite zog die Liebe zur Musik, auf der anderen der Wunsch, dem Herrn mehr zu gefallen. Zögernd entschloss ich mich eines Tages, sämtliche Platten getrost der Müllabfuhr anzuvertrauen. Jesus hat gesagt, ich bin das Leben. Und wer von meinem Wasser trinkt, wird nie mehr dürsten. Die anderen Menschen bleiben durstig. Und man sieht es dann auch auf dieser Street Parade da in Zürich. Man hört davon. Junge Menschen auf der Suche, glücklich, ja, unglücklich. Einen Tag lang, High Life in allen Gassen. Und dann, wenn du ihm dein Leben übergibst und dem Herrn Jesus Christus folgen willst und sagst, Herr, hier ist mein Leben. Wenn du sein Wort deine Richtschnur sein lässt, wenn du anfängst, jeden Tag in der Bibel zu lesen und aufrichtig zu beten, nicht verkrampft, dann wirst du einen Weg von Jesus geführt, der besser nicht sein kann. Amen.